nichts ist, wie es einmal war. Dunkle Wolken versperren die Sicht, meine Gefühle gänzlich und klar, und ich finde den Weg nicht. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Kann mich an niemanden halten, es ist Unsicherheit, die mich auffrisst. Und wir brechen auf in eine neue Zeit, müssen alles loslassen, was wir vorher hatten. Brechen auf in eine neue Zeit, alles ändert sich. Und wir brechen auf in eine neue Zeit, müssen alles loslassen, was wir vorher hatten. Brechen auf in eine neue Zeit, alles ändert sich. Die alten Spiele im Regal, ein Jahr lang nicht mehr angerührt. Langeweile drückt mich nieder, alles ist so kompliziert und ich weiß nicht, wie ich mich fühle. Ich weiß nicht, wohin ich will. Ich weiß nur, ich muss weiter, immer weiter. Und wir brechen auf in eine neue Zeit. Alles loslassen, was wir vorher hatten. Brechen auf in eine neue Zeit. Alles ändert sich. Und wir brechen auf in eine neue Zeit, müssen alles loslassen, was wir vorher hatten. Brechen auf in auf mich ein und ich komm nicht weiter. Erste Liebe, erster Rausch und ich komm nicht weiter. Was ist geschehen mit den alten Tagen, wo alles noch klar war, ohne jegliche Fragen, nur das Licht. Bleib mir von der Vergangenheit. Und wir brechen auf in eine neue Zeit, müssen alles loslassen, was wir vorher hatten. Brechen auf in eine neue Zeit, alles ändert sich. Und wir brechen vorher hatten, brechen auf in eine neue Zeit, alles ändert sich. Der Nebel hat sich gelegt, neue Ufer sind in Sicht. Nicht mehr weit, es ist nicht mehr weit, und weit entfernt sehe ich ein Licht. Und der Weg, den ich gesucht hab, auf dem steh ich schon jetzt. Der Weg war das Ziel,